Wach auf, du verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist, der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft, verschache dein Ehweib, du Wicht. Der Herrgott für dich ist der Luft, er zeigt dir's beim jüngsten Gericht. Es muss etwas Neues geschehen. Mein Geschäft ist zu schwierig, denn mein Geschäft ist es, das menschliche Mitleid zu erwecken. Es gibt einige wenige Dinge, die den Menschen erschüttern, einige wenige, aber das Schlimme ist, dass sie mehrmals angewendet schon nicht mehr wirken. Denn der Mensch hat die furchtbare Fähigkeit, sich gleichsam nach eigenem Belieben gefühllos zu machen. So kommt es zum Beispiel, dass ein Mann, der einen anderen Mann mit einem Armstumpf an der Straßenecke stehen sieht, ihm wohl in seinem Schrecken das erste Mal 10 Pennies zu geben bereit ist, aber das zweite Mal nur mehr 5 Pennies. Und sieht er ihn das dritte Mal, übergibt er ihn kaltblütig der Polizei. Ebenso ist es mit den geistigen Hilfsmitteln. Was nützen die schönsten und dringendsten Sprüche? Geben ist seliger als nehmen, gib, so wird dir gegeben, aufgemalt auf die verlockendsten Täfelchen, wenn sie sich so rasch verbrauchen. In der Bibel gibt es etwa 4, 5 Sprüche, die das Herz rühren. Wenn man sie verbraucht hat, ist man glatt brotlos. Wie hat sich zum Beispiel dieses Gib, so wird dir gegeben, in knapp 3 Wochen, wo es hier hängt, abgenützt? Es muss eben immer Neues geboten werden. Da muss eben die Bibel wieder herhalten. Aber wie oft wird sie es noch? Peachum und Co. Peachum. Sie sind der Besitzer der Firma Bettlers Freund? Man hat mich zu Ihnen geschickt. Ja, das sind Sprüche. Das ist ein Kapital. Sie haben wohl eine ganze Bibliothek von solchen Sachen? Unser einer, wie soll der auf Ideen kommen? Und ohne Bildung, wie soll da das Geschäft florieren? Ihr Name? Sehen Sie, Herr Peachum, ich habe von Jugend an Unglück gehabt. Meine Mutter war eine Säuferin, mein Vater ein Spieler. Von früh auf mich selber angewiesen, ohne die liebende Hand einer Mutter, geriet ich immer tiefer in den Sumpf der Großstadt. Väterliche Fürsorge und die Wohltat eines traulichen Heims habe ich nie gekannt. Und so sehen Sie mich denn. So sehe ich Sie denn. Aller Mittel entblößt, eine Beute meiner Triebe. Wie ein Wrack auf hoher See und so weiter. Nun sagen Sie mir mal, Sie Wrack, in welchem Distrikt sagen Sie dieses Kindergedicht auf? Wieso, Herr Peachum? Den Vortrag halten Sie doch öffentlich. Ja, sehen Sie, Herr Peachum, da war gestern so ein kleiner peinlicher Zwischenfall in der Highland Street. Ich stehe da still und unglücklich an der Ecke, Hut in der Hand, ohne was Böses zu ahnen. Highland Street, ja, ja, stimmt. Du bist der Dreckskerl, den Honey und Sam gestern erwischt haben. Du hattest die Frechheit, im Distrikt 10 die Passanten zu belästigen. Wir haben es bei einer Tracht Prügel bewenden lassen, weil wir annehmen konnten, du weißt nicht, wo Gott wohnt. Wenn du dich aber noch einmal blicken lässt, dann wird die Säge angewendet, verstehst du? Bitte, Herr Peachum, bitte. Was soll ich denn machen, Herr Peachum? Die Herren haben mich wirklich ganz blau geschlagen. Und dann haben sie mir ihre Geschäftskarte gegeben. Wenn ich meine Jacke ausziehe, würden sie meinen, sie haben einen Schellfisch vor sich. Solange du nicht wie eine Flunder aussiehst, waren meine Leute verdammt nachlässig. Da kommt dieses junge Gemüse und meint, wenn es die Pfoten hinstreckt, dann hat es ein Steak im Trockenen. Ja, natürlich. Jetzt gerade vor der Krönungsfeierlichkeit wollen sie eingestellt werden. Die einzige Zeit in einem Menschenalter, wo eine Kleinigkeit herauszuholen wäre. Was würdest du sagen, wenn man aus deinem Teich die besten Karpfen herauswischt? Ja, sehen Sie, Herr Peachum, ich habe ja keinen Teich. Also, Lizenzen werden nur an Professionals verliehen. London ist eingeteilt in 14 Distrikte. Jeder Mann, der in einem davon das Bettlerhandwerk auszuüben gedenkt, braucht eine Lizenz von Jonathan, Jeremiah, Peachum und Co. Da könnte ja jeder kommen. Beute seiner Triebe. Herr Peachum, wenige Schillinge trennen mich vom völligen Ruin. Es muss etwas geschehen. Mit 2 Schillingen in der Hand. 20 Schilling. 10 Schilling. Und 50% bei wöchentlicher Abrechnung. Mit Ausstattung 70%. Bitte, worin besteht denn die Ausstattung? Das bestimmt die Firma. In welchem Distrikt könnte ich denn da antreten? Baker Street 2 bis 104. Das ist sogar billiger. Da sind es nur 50% mit Ausstattung. Bitte sehr. Ihr Name? Charles Filch. Was ist das? Das? Das sind die 5 Grundtypen des Elends, die geeignet sind, das menschliche Herz zu rühren. Der Anblick solcher Typen versetzt den Menschen in jenen unnatürlichen Zustand, in welchem er bereit ist, Geld herauszugeben. Ausstattung A, Opfer des Verkehrsfortschritts. Der muntere Lahme, immer heiter, immer sorglos, verschärft durch einen Armstumpf. Ausstattung B, Opfer der Kriegskunst. Der lästige Zitterer belästigt die Passanten, arbeitet mit Ekelwirkung. Gemildert durch Ehrenzeichen. Ausstattung C, Opfer des industriellen Aufschwungs. Der bejammenswerte Blinde oder die hohe Schule der Bettelkunst. Er hat Mitleid. Aber Sie werden in einem Menschenleben kein Bettler. Sowas taugt höchstens zum Passanten. Also Ausstattung D. Guten Morgen. Morgen, Mrs. Peachum. Das ist Filch. Nummer 314, Distrikt Baker Street. Ich trage selbst ein. Mrs. Peachum, du hast schon wieder getrunken. Und jetzt siehst du nicht aus den Augen. Nummer 136 hat sich beschwert über seine Kluft. Wie oft soll ich dir sagen, dass ein Gentleman keine dreckigen Kleidungsstücke auf den Leib nimmt? Nummer 136 hat ein nagelneues Kostüm bezahlt. Die Flecken, das Einzige, was daran Mitgefühl erregen kann, waren hineinzubekommen, indem man einfach Stearinkerzenwachs hineinbügelte. Nur nicht denken. Alles soll man allein machen. Zieh dich aus, Filch, und zieh das an, aber halt es imstande. Und was geschieht mit meinen Sachen? Gehören der Firma. Als Ausstattung E. Junger Mann, der bessere Tage gesehen hat, beziehungsweise dem es nicht an der Wiege gesungen wurde. Ach so, das verwenden Sie wieder. Warum kann ich das nicht mit den besseren Tagen machen? Weil einem niemand sein eigenes Elend glaubt, mein Sohn. Im Übrigen hast du überhaupt nichts zu fragen, sondern diese Sachen anzuziehen. Sind Sie nicht ein wenig schmutzig? Hä? Entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie. Jetzt mach mal ein bisschen plötzlich, Kleiner. Ich halte deine Hose nicht bis Weihnachten. Leben Sie wohl, junger Mann. Vielen Dank, Mr. Peachum. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Celia, wo ist deine Tochter? War dieser Mensch gestern wieder hier, der immer kommt, wenn ich weg bin? Sei nicht so misstrauisch, Jonathan. Es gibt keinen feineren Gentleman. Der Herr Captain hat sehr viel übrig für unsere Polly. So. Und wenn ich nur für 10 Penny Gripsi habe, dann findet ihn Polly auch sehr nett. Celia, du schmeißt mit deiner Tochter um dich, als ob ich Millionär wäre. Sie soll wohl heiraten. Glaubst du denn, dass unser Dreckladen noch eine Woche lang geht, wenn dieses Geschmeiß von Kundschaft nur unsere Beine zu Gesicht bekommt? Ein Bräutigam. Der hätte uns doch sofort in den Klauen. Meinst du, dass deine Tochter im Bett besser ihr Maul hält als du? Du hast eine nette Vorstellung von deiner Tochter. Die schlechteste, die allerschlechteste. Nichts als ein Haufen Sinnlichkeit. Die hat sich jedenfalls nicht von dir. Heiraten. Meine Tochter soll für mich das sein, was das Brot für den Hungrigen. Das steht sogar irgendwo in der Bibel. Heiraten, das ist überhaupt so eine Schweinerei. Ich will ja das Heiraten schon austreiben. Jonathan, du bist einfach ungebildet. Ungebildet? Wie heißt er denn, der Herr? Captain. Man nennt ihn immer nur den Captain. So, ihr habt ihn nicht einmal nach seinem Namen gefragt. Interessant. Wir werden doch nicht so plump sein und ihn nach seinem Geburtsschein fragen, wenn er so vornehm ist und uns beide ins Tintenfischhotel einlädt. Zu einem kleinen Skip. Wohin? Ins Tintenfisch, zu einem kleinen Step. Captain? Tintenfischhotel? So, so. Der Herr hat meine Tochter und mich immer nur mit Glacé-Handschuhen angefasst. Glacé-Handschuhe? Er hat übrigens wirklich immer Handschuhe an, und zwar weiße. Weiße Glacé-Handschuhe. So. Weiße Handschuhe und einen Stock mit einem Elfenbeingriff und Gamaschen an den Schuhen und Lackschuhe und ein bezwingendes Wesen und eine Narbe. Am Hals! Wieso kennst du denn den schon wieder? Jetzt werde ich dir auch sagen, wer dieser Herr mit den Handschuhen ist. Mackie Messer. Um Gottes Willen, Mackie Messer, Jesus. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Polly, was ist mit Polly? Polly? Polly ist nicht nach Hause gekommen. Ich bin vorhin oben gewesen, das Bett ist unberührt. Da hat sie mit dem Wollhändler soupiert. Sicher, Jonathan. Wollhändler? Gott gebe, dass es der Wollhändler war.